Der Prozess, der dann später in der Form wirklicher Nationenbeteiligung Frankreich, England, Deutschland, Italien verlief, spielte sich also zunächst im Kleinen innerhalb des französischen Volkes, den Nationen als Regionalkirchen Frankreichs ab. Die Franzosen waren das erste Volk, das den Plan des einheitlichen Nationaldogmas zur Diskussion stellte und, wie schon jetzt gesagt werden kann, diesen Plan auch als erste Nation verwirklicht hat. Mit dem Augenblick jedoch, in welchem das erste nationale Einheitsdogma und damit die erste wohlorganisierte Nationalkirche eine Wirklichkeit in der christlichen Welt geworden war, entstand in dem Ursprungslande oder genauer in der ursprünglichen Dogmenzentrale der Universität Paris ein gewaltiger dogmatischer Magnet, eine religiös-dogmatische Kraftzentrale, die ihre anziehenden Wirkungen überall hin ausüben musste. Mit jenem Augenblicke rückte die Universität Paris gleichsam automatisch zu einem dogmatischen Tribunal in der gesamten Christenheit auf. Das französische Beispiel musste auf die anderen Nationen, die alle noch religiös-dogmatisch formlos in regionalen Gruppen zerspalten lebten, als unwiderstehliche Lockung zur Nachahmung wirken. Nicht auf die Gottgläubigen und die freien Christen der anderen Völker selbstverständlich, sondern auf die Hierarchie der Religionalkirchen außerhalb Frankreichs. Einheit gibt Kraftzuwachs und die Priesterschaft war natürlich auch in anderen Ländern auf Zuwachs ihres Einflusses bedacht. Ein gewaltiger Kampf der Geister um die vorerst nationale Vereinheitlichung des Dogmas hub an. Aber erst nach Verlauf eines ganzen Jahrhunderts war das Endziel dieser Kämpfe erreicht, das Universaldogma und mit ihm die katholische Universalkirche. Nur die ersten Etappen der um das Jahr 1300 entbrennenden kirchlich-dogmatischen Kämpfe können in diesem Heft geschildert werden. Ein Kampf der Geister hub an, sagte ich. Aber ein jeder Geist steckt in einer Hülle von Fleisch und Blut, und so ist dann auch der Kampf der Geister recht oft in Wahrheit ein Kampf der Menschen. Auch die höchsten geistigen Kämpfe schweben beständig in der Gefahr, mehr oder weniger tief in die Sphäre des menschlich allzu menschlichen herabzusinken. Der religiöse Geist sollte diesem Gesetze der menschlichen Schwerkraft nicht folgen, aber leider ist es eine Binsenwahrheit der Erfahrung, dass gerade der christlich-religiöse Geist fast keinen einzigen Schritt tat und noch tut, ohne sich als Stütze des weltlichen Armes zu bedienen. Niemals hat der christliche Geist aus eigener Kraft gehen können, immer brauchte er die starke Hilfe des weltlichen Armes. Das rührt daher, in dem Augenblick, als das bis dahin freie Christentum, das eine private Angelegenheit der Seele war, sich dogmatisierte und eine Hierarchie schuf, schlug es zwangsläufig in eine politisierende Religion um. Kein Dogma ohne Hierarchie und keine Hierarchie ohne Totalitätsanspruch. Worin liegt diese weltliche Neigung des dogmatischen Christentums begründet? Im Wesen des Dogmas selbst, dessen Besonderheit, wie wir oben sahen, darin besteht, nicht eine bloße Meinung zu sein, sondern sich als göttliche Allgemeinwahrheit autoritative Geltung über alle Menschenseelen zu verschaffen. Diese beanspruchte Autorität sollte durchaus eine rein geistige sein, aber leider vermag sie das nicht. Damit sich das mit tausend Zweifeln beladene Dogma überhaupt durchsetzen kann, bedarf es dazu notgedrungen der Hilfe durch äußere Autorität. Diese Autorität ist nun zwar in erster Linie die Kirche, das heißt ihre geistliche Beamtenschaft, ihre Hierarchie, aber der Priester als solcher kann ja eine Autorität nur insofern beanspruchen, als er sie wieder aus dem Dogma herleitet. Der Priester beruft sich auf eine Autorität, die er selbst erst gesetzt hat. In Wirklichkeit ist auch nicht das Dogma herrschsüchtig und darauf bedacht, sich durchzusetzen, sondern die Priester wollen mit der Waffe des Dogmas die Kirche, das heißt sich selbst, durchsetzen. Es entsteht zwischen Dogma und Priestertum ein merkwürdiger Kreislauf von Ursache und Wirkung. Was ist Ursache, Was ist Wirkung? Sehr schön kann man diesen Circulus Vitiosus bei Augustin studieren. Bald ist, nach ihm, die Schrift eine Instanz, welche ihre Autorität an der Kirche hat. Bald soll die Kirchenlehre und alle Consuetudo an der Schrift gemessen werden. Was ist Ursache? Was ist Wirkung? Will man das wissen, so muss man auf den Anfang, auf die Entstehung von Dogma und Priestertum blicken. Am Anfang waren die Theologen. Das Dogma ist ein Erzeugnis der Theologie. Nun waren auch die Pariser Dogmatiker nur Menschen, und obwohl sie das Dogma, richtiger ihr Dogma, angeblich infolge göttlicher Erleuchtung schufen, sprangen aus dieser dogmatischen Schöpfung, ihrer Schöpfung, unendliche Vorteile für sie selbst heraus. Wie gesagt, auch Dogmatiker sind nur Menschen. Aus dem Dogma ergab sich nämlich, dass dem Priester eine Würde verliehen wurde, die zu schildern keine Zunge imstande ist. In der Tat, im Dogma und durch das Dogma ist für das Priestertum ausgiebig gesorgt. Oder im Dogma haben die Priester selbst ausgiebig für sich gesorgt. Es wäre ein Wunder, wenn die Pariser Dogmatiker bei der Aufrichtung des dogmatischen Lehrgebäudes vergessen hätten, auch die Ansprüche des Priestertums an den weltlichen Staat mit einzubauen. Sie haben es nicht vergessen. Und siehe da, aus dem Lehrgebäude folgt unter anderem, dass auch die Staaten keine anderen Aufgaben haben, als durch Beförderung der dem Gesetze Gottes, das nur der Priester richtig auslegen kann, entsprechenden Virtus für das Seelenheil ihrer Untertanen zu sorgen. Wie aber nach Schaffung des französischen Nationaldogmas Frankreichs weltliche Macht in der Praxis für das Seelenheil der Untertanen sorgte, oder rundheraus gesagt, wie der Staat im Verein mit der Hierarchie durch Folter, Brand, Schwert und Geld viel Geld das neu geschaffene Dogma in Geltung setzte, davon soll das nächste Kapitel eine eindringliche Sprache reden.